Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Brigitte Beetz am Mikrofon und der Erinnerung an einen der ganz Großen des deutschen Fernsehjournalismus, der, wie erst gestern bekannt wurde, am 17. Januar im Alter von 96 Jahren gestorben ist. Die Rede ist von Horst Stern. Der allzu oft schäbige Umgang des Menschen mit Tieren, mit der Natur allgemein, das war sein Thema, das er zur besten Sendezeit in den 70er Jahren aufbereiten durfte. Dabei mutete er seinem Millionenpublikum auch grausame Aufnahmen zu, beispielsweise von medizinischen Tierversuchen. Aber ebenso Bilder voller Schönheit zeigte er, an denen so gar nichts Kitschiges war. Ich weiß, meine Damen und Herren, dass Ihnen weniger daran gelegen ist, jetzt von mir einen guten Abend gewünscht zu bekommen, als vielmehr zu erfahren, wie wir denn die Großaufnahmen mit den fliegenden Schmetterlingen machten, die Sie soeben sahen. Denn dass wir nicht mit der Kamera vor Ihnen herflogen, das ist ja klar. Wir machten die Falter durch eine Narkose mit Kohlensäuregas zunächst bewegungslos. Dann befestigten wir sie mit einem unschädlichen Tropfen Bienenwachs an einem sehr feinen, sehr biegsamen Ende Draht. Und als die Falter dann aus der Narkose erwachten, flatterten sie natürlich los. Aber der Draht hielt sie auf der Stelle. Er wippte unter dem Druck der Flügel nur leicht auf und ab. Dazu ließ Kurt Hirschel eine extreme Zeitlupenkamera laufen, die in der Sekunde 500 Bilder macht. Wie man sich auf YouTube weiterhin ansehen kann, sind Horst Sterns Dokumentationen noch heute relevant und einzigartig. Er selbst zog sich Anfang der 80er Jahre weitgehend aus dem Medium zurück. Er habe alles gesagt, ließ er ausrichten. Als Mitgründer des BUND, der Deutschen Umweltstiftung und der Zeitschrift Natur und als Schriftsteller blieb er jedoch tätig. Ob er mit seiner Aufklärungsarbeit in Sachen Umweltschutz so viel erreicht hat, wie manche behaupten? Stern selbst war da skeptisch angesichts von Massentierhaltung und fortgesetzter Umweltzerstörung. Ich habe eigentlich immer nur in den Köpfen und Herzen der Ohnmächtigen etwas bewirkt, in den Köpfen der Mächtigen gar nicht so gut wie gar nichts.